Die Nahrungsmittel, die die Regierung der Russischen Föderation der Demokratischen Volksrepublik Korea über Welternährungsprogramm stiftet, traf am 20. Juli im Hafen Nampo ein. Der Geschäftsträger AI der Russischen Föderation und seine Mitarbeiter sowie die Mitglieder der Vertretung des Welternährungsprogramms in der TVRK sahen sich am 22. Juli das Abladen an. Die russische Regierung hatte im Dezember des Vorjahres über Welternährungsprogramm Lebensmittel an die TVRK geliefert.